von dem Dünnkuchen zum Morgenbrot erst ein Stücklein mir brach ich, trank auch einen Krug voll Wein dazu. Mein Arm, Heimatlichland.